bei aller neuen Rhetorik, wie tief sie eigentlich in der alten Ideologie verfasst ist. Das war SWR Kontra Talk. Gleich ist es 23 Uhr, dann halten Sie die Kollegen der ARD Infonacht über alles auf dem Laufenden, was Sie wissen müssen. SWR Kontra verabschiedet sich. Kommen Sie gut durch die Nacht. Buenas noches, Alfredo Torres Balcarce, Macacón, ha iniciado ya la carrera.